Hi Leute, willkommen zurück zur vierten Folge des Entdecker-Podcastes. Ich bin Niklas und heute geht es um schlechte Entscheidungen. Ich habe letzte Woche das Buch bzw. eine Zusammenfassung davon gelesen von Nudges, Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness by Richard Thaler and Cass Sunstein. Die Denkansätze in dem Buch, die sind ziemlich interessant. Einige kennt man natürlich wahrscheinlich auch oder kann man sich dann auch herleiten. Finde es aber trotzdem immer ganz gut, wenn man das so vor die Augen geführt bekommt. Auch wenn man jetzt nicht unbedingt das ganze Buch lesen muss. Ich habe ja auch nur eine Zusammenfassung gelesen und mir hat das jetzt vollkommen ausgereicht. Wir alle kennen ja die Konsequenzen von ungesundem Essen, wenn man zu wenig Sport macht oder wenn man einfach viel zu wenig spart oder viele sparen ja auch gar nicht. Ja, trotzdem machen dann die meisten Menschen genau das Gegenteil. Sie gehen dann zu McDonald's oder essen irgendwelches anderes Fastfood, machen kaum Sport, beziehungsweise viele machen ja überhaupt keinen Sport, bewegen sich fast gar nicht, soll ja eh seine 10.000 Schritte am Tag gehen. Das schaffe ich natürlich meistens leider auch nicht, außer mal am Wochenende. Ja, und viele sparen ja auch gar nicht. Okay, mit der Zinsenpolitik macht das klassische Sparen, wie es viele kennen, natürlich auch keinen Sinn. Trotzdem sollte man nicht von Monat zu Monat leben oder von Hand auf den Mund, sondern man kann ja investieren. Also ich meine, haben sich jetzt wahrscheinlich auch viele von euch mit beschäftigt. Ich beschäftige mich ja auch schon eine Weile jetzt mit Investitionen und da kann man auch ganz nette Renditen rausholen. Wenn man zum Beispiel die Amazon-Aktie beobachtet, die springt ja schon mal ganz nett durch die Gegend. Wobei der Jeff Bezos jetzt ja am Wochenende auch kurzzeitig sogar noch immer die 100 Milliarden Dollar Grenze geknackt mit seinem Vermögen durch den Sprung der Amazon-Aktie. Also da ist auch viel möglich. Um jetzt aber zu den schlechten Entscheidungen zurückzukommen, die beruhen dann entweder laut dem Buch auf zu wenig Informationen oder wir können das Ergebnis unseres Handelns nicht richtig einschätzen. Also wir wissen nicht, welche Auswirkungen in der Zukunft auftreten könnten durch das, was wir jetzt gerade machen. Um da mal ein Beispiel aus der Praxis zu nehmen, wir haben jetzt beispielsweise 1.000 Euro, wollen die in Aktien investieren und haben uns jetzt ein paar Aktien rausgesucht, die uns gut gefallen, zum Beispiel aus unserem Umfeld, irgendwelche Firmen, da hat ja der Kolja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wo er das empfiehlt, dass er einfach mal so guckt, was er so für Produkte nutzt und dann guckt, ob diese Firmen halt eine AG sind, eine Aktiengesellschaft und dann entsprechend sich natürlich damit Aktien eindecken kann, wenn die gut performen, die Firmen. So, dann haben wir jetzt unsere 4, 5 Aktien, beziehungsweise Unternehmen und deren Aktien und haben jetzt natürlich nur eine begrenzte Anzahl an Informationen. Klar, heute mit Internet und bla bla bla, Informationsgesellschaft kann man natürlich viel rausfinden, aber die Zukunft vorhersagen können wir noch immer nicht. Wüsste ich zumindest nicht, dass das geht. Und entsprechend müssen wir dann natürlich uns entscheiden. Mit 1.000 Euro kann man klar, das können wir jetzt auch noch aufteilen, 500 Euro und dann 2 Aktien kaufen, beziehungsweise von 2 Firmen welche kaufen, aber mit den Ordergebühren, ja, muss man dann halt für sich entscheiden, ob das Sinn macht oder nicht. Und sobald wir uns da natürlich für eine Aktie entscheiden, in die wir investieren wollen, unsere 1.000 Euro, dann gehen wir natürlich das Risiko ein, wird jetzt diese Aktie gut performen, wirtschaftet uns eine schöne Rendite oder geht die voll in den Keller und ist nicht so geil. Obwohl ja natürlich langfristig sich das Risiko und die Rendite anpassen. Aber das sind, glaube ich, dann auch so 30, 40 Jahre. Dann geht das so auf durchschnittliche, ich glaube, das waren 16%, bin mir jetzt auch nicht 100% sicher. Da hat, glaube ich, auch der Kolja mal einen Chart gezeigt in einem Video, dass sich die dann über einen langen Zeitraum annähern. Ja, und da sieht man dann natürlich wieder, dass Entscheidungen immer was mit einem Risiko zu tun hat, weil wir uns natürlich dann für eine Möglichkeit von vielen entscheiden. Und das kann eine gute oder eine schlechte Entscheidung sein. Und gleichzeitig schließen wir in den meisten Fällen, kommt natürlich darauf an, worum es jetzt geht, da kann ich jetzt natürlich auch nicht spezifischer werden, schließen wir die anderen Optionen damit aus und haben uns dann für diese eine Sache entschieden. Deshalb ist es natürlich gerade als Unternehmer wichtig oder auch als Selbstständiger, wenn man gerade anfängt, dass man seine Entscheidungen richtig einschätzen kann, beziehungsweise versucht, das Ergebnis in gewisser Weise fair zu sein, beziehungsweise man kann ja eine Art Risikoanalyse machen, wo es im schlimmsten Fall hingehen könnte, wobei das natürlich auch nicht immer eintreffen muss. Aber man muss natürlich immer an seinen Entscheidungsgrundlagen arbeiten, dass man schnell entscheiden kann, weil ja viele Entscheidungen im Unternehmen schnell getroffen werden müssen. wähle ich jetzt zum Beispiel Lieferant A, der hat ein gutes Produkt, aber die Kommunikation hat mir nicht so gut gefallen, oder dann doch eher Lieferant B, da ist die Qualität jetzt leider ein bisschen schlechter, aber mit dem kann ich viel besser kommunizieren. Das ist natürlich dann das Risiko, ich nehme jetzt Lieferant A, der hat mir das zwar eine bessere Qualität geliefert, aber wenn der ja nicht so gut kommuniziert und dann kommen vielleicht meine Änderungswünsche oder was auch immer, was ich dann eine andere Verpackung oder ne, was auch immer ich dann bei ihm ordern will, kommt dann nicht so richtig bei ihm an, beziehungsweise er kapiert es nicht und schreibt erst 2 Tage später zurück oder was es auch alles gibt, dann war es natürlich eine schlechte Entscheidung, dass ich dann diesen Lieferanten gewählt habe. Im Buch wird dann auch noch unterschieden zwischen einem automatischen System, wird das genannt, also so unser Instinkt, der uns steuert in vielen Sachen, oder das rationale oder reflektive System. Hier wird dann zum Beispiel gesagt, dass wenn wir ein Baby sehen, das lacht, dann lachen wir normalerweise meistens auch oder grinsen das Baby an. Aber wenn uns jetzt so eine Matheaufgabe gestellt wird, was ist 347 mal 12 und wir mit dieser Aufgabe konfrontiert werden, dann, dann dauert das natürlich erstmal ein bisschen, bis da was im Gehirn passiert und dieser Prozess dann anläuft, außer man ist ein super Mathe-Genie, was jetzt ja auch nicht so viele sind. Hier muss das Gehirn sich natürlich erstmal aktivieren, es muss kognitive Prozesse müssen gestartet werden und es kostet natürlich alles Energie, was das Gehirn meistens nicht will, weshalb wir auch meistens auf diesem Art Autopiloten laufen, auf unserem Instinkt. Und deshalb kann man auch das Babybeispiel unter diesem automatischen System Instinkt einordnen, beziehungsweise gehört dazu. Und wenn wir jetzt so ein Mathe-Problem, so ein rational-logische Aufgabe haben, die wir lösen müssen, dann ist das eher so im rationalen oder reflektiven System einzuordnen, wo dann halt kognitive Prozesse erstmal anlaufen müssen und dann im Kopf erstmal ein bisschen rattert, bevor dann da ein Ergebnis ausgespuckt werden kann. So, dann überlegt euch mal, wie viele Entscheidungen wir wirklich an einem Tag treffen. Also ich glaube, die kann man gar nicht an einer Hand abzählen, weil es einfach so viele sind. Also an einer Hand sowieso nicht, aber es sind auf jeden Fall so viele Entscheidungen, die wir treffen. Sei es, tragen wir jetzt die Socken oder die Unterhose oder die Jacke und nicht die andere. Und da wird ja dann schon klar, dass wir über den Tag verteilt oder in unserem Leben viele Entscheidungen gar nicht so aktiv treffen, wie wir vielleicht von uns denken, sondern dass dieses automatische System viele von diesen Aufgaben und diesen Entscheidungen abnimmt und einfach dafür entscheidet, weil das schnell geht, das verbraucht nicht viel Energie und das funktioniert ja meistens auch ganz gut, außer man zieht jetzt 2 verschiedene Socken an, aber das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Aber in einigen Fällen funktioniert es natürlich auch nicht so gut bei komplexeren Sachen, wenn es jetzt nicht die Socken sind, sondern man hat jetzt verschiedene Investitionsmöglichkeiten als Unternehmer, wo man natürlich sehr rational vorgehen sollte, auf den Zahlen basiert und sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen sollte. Wer zum Beispiel einen Langzeitraucher nimmt, der gerade versucht aufzuhören mit dem Rauchen, für den ist es natürlich schwierig, dieser Versuchung zu widerstehen, nicht zu rauchen. Und er weiß natürlich auch, dass er eigentlich aufhören will und dass es schlecht für seine Gesundheit ist und so weiter und so fort. Aber der wird wahrscheinlich, oder ist bei vielen natürlich so, dass sie dann wieder anfangen zu rauchen. Und das kann man eigentlich ganz einfach darauf zurückzuführen, dass man fehlende Selbstkontrolle oder der Wille einfach fehlt, die Willenskraft. Wir haben jetzt wahrscheinlich einige Raucher oder Langzeitraucher, die aufgehört haben oder wie auch immer, jetzt widersprechen. Aber steht erst in so einem Buch und ich kann die Meinung eigentlich auch unterstützen, weil man muss erstmal rausfinden, was eigentlich alles möglich ist mit unserer Willenskraft als Mensch. Da ist schon sehr viel möglich. Also wir als Menschen halten auch sehr viel aus und brauchen einfach nur es ist auch wieder untertrieben, den Fokus, auch wenn das jetzt heute nicht das Thema ist, um uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann ist auf jeden Fall mit der entsprechenden Willenskraft schon sehr viel möglich. Man muss einfach dranbleiben an sich und auch an seinen Entscheidungen, um wieder hier zum Thema zurückzukommen von der heutigen Folge, einfach arbeiten und versuchen, immer besser zu werden und immer bessere Entscheidungen treffen zu können, auf besseren Informationsgrundlagen. Oder wenn man schlechte Informationsgrundlagen hat, versuchen, da immer das Beste rausholen zu können. Das geht nicht immer, klar, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen und die entsprechende Willenskraft haben und auch nutzen. Ein anderes Beispiel, was ich auch ganz interessant finde, was hier noch aufgeführt wird, ist, dass Menschen, die eine große Portion Essen vor sich stehen haben. Die essen auch mehr oder sind bereit, mehr zu essen, obwohl sie bereits satt sind, als man jetzt diesen Menschen, diesen Leuten eine kleinere Portion hinstellen würde. Und die essen sie dann und dann sind sie satt, ja, beziehungsweise oder haben noch ein bisschen Hunger, aber dann nehmen sie nicht noch einen Teller. Das sind dann wieder so Sachen, die aus unserem Urgehirn, und ich meine, unser Gehirn ist ja schon relativ alt, hat sich in den letzten 10.000 Jahren jetzt aber nicht mehr so wirklich stark verändert und auch nicht auf, ja, auf die Umwelt, wie sie heute ist, angepasst, weil das natürlich evolutionstechnisch alles ein bisschen länger dauert als, ja, Internet haben wir jetzt auch erst so richtig geboomt seit den 2000ern und auf diese Änderung kann natürlich das Gehirn nicht so schnell sich weiterentwickeln oder darauf eingehen. Was in vielerlei Hinsicht natürlich zu Problemen führt bei diesem Überangebot, was es mittlerweile gibt, bei den ständigen Nachrichten und WhatsApp-Nachrichten und ja, man kriegt halt überall Informationen zugeschüttet und da muss man natürlich dann versuchen, noch den Fokus zu halten und sein Ding zu machen und nicht unterzugehen. Um jetzt mal zum Beispiel zurückzukommen, unser Urgehirn denkt natürlich dann, dass wir, es gibt wenig Essen, wir sind Jäger und Sammler und müssen dann entsprechend oder sollten dann mehr essen, um Energiereserven zu bilden für schlechte Zeiten. Weil wir jetzt einen großen Teller haben und da ist halt mehr drauf und essen wir mehr als wir eigentlich bräuchten, wo wir schon satt sind. Das sind halt wieder diese unterbewussten Prozesse, die man bewusst entgegensteuern will, wenn man zum Beispiel abnehmen will oder sein Gewicht halten möchte oder was auch immer. Aber auch bei Entscheidungen im Unternehmen muss man darauf achten oder sollte man darauf achten, um bessere Entscheidungen zu treffen oder bewusste Entscheidungen auch treffen zu können. Das ist natürlich auch ganz wichtig und nicht alles durchs Unterbewusstsein steuern zu lassen, weil das, wie gesagt, in vielen Fällen richtig, also gute Entscheidungen trifft, das Bauchgefühl, aber natürlich nicht in allen Fällen, weil es halt nur das Bauchgefühl ist und sehr emotional belastet ist auch und nicht unbedingt auf Zahlen, auf dem logisch-rationalen, was wir so auf dem Papier sehen oder Laptop-Bildschirm beruht. Dazu gab es dann auch noch eine interessante Studie, die in dem Buch erwähnt worden ist. Und zwar haben Forscher Leute ins Kino geschickt und der einen Gruppe haben sie eine kleine Popcorn-Tüte gegeben und die andere Gruppe, die hat eine große Tüte bekommen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass das Popcorn nicht so gut schmeckt. Und trotzdem hat dann die Gruppe mit der größeren Tüte mehr gegessen. Also da sind wir schon wieder beim Urgehirn und diesen unterbewussten Prozessen, die man bewusst entgegenwirken kann in manchen Situationen. Um jetzt bei der Verfolgung seiner Ziele als Unternehmer, aber natürlich auch im Privaten, ein bisschen mehr motiviert zu sein, wenn die Ziele an sich nicht Motivation genug sind oder der Weg dorthin, gibt es eine ganz interessante Seite, die wurde erwähnt, und zwar stick.com mit Doppel-K, also stickk.com. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da kann man sich Ziele festsetzen. Man setzt dann entsprechend noch Meilensteine und auf diese Meilensteine kann man dann oder sollte man dann Geld einzahlen. Und dieses Geld wird dann, wenn man diesen Meilenstein rechtzeitig erreicht, wieder zurückgezahlt an einen selbst, aufs eigene Konto geht das zurück. Und wenn man die nicht erreicht in der vorgegebenen Zeit, die man selbst festlegt, dann geht es an eine Organisation oder eine Person, die man dann vorher festgelegt hat. Man kann auch nur Freunde einladen, die dann unterstützen. Ich habe mir die Seite bis jetzt auch nur angeguckt und noch nicht selbst ausprobiert, aber das werde ich, glaube ich, mal in nächster Zeit machen, weil es doch schon sehr interessant ist, um einfach nochmal so ein bisschen, noch mehr Motivation als diese Ziele an sich, die man sich setzt, ja, hat. Also ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, finde ich zumindest. So, abschließend kann man eigentlich sagen, dass wir Menschen leider oft sehr unkluge Entscheidungen treffen, wie wir machen zu wenig Sport, wissen das, machen trotzdem zu wenig Sport oder essen ungesund. Aber bereits kleine Veränderungen in unserem Leben oder in unseren Routinen, die können dann schon Anreize für bessere Entscheidungen geben, indem wir mal was anderes machen. Indem wir zum Beispiel mal zwei Haltestellen früher aussteigen, wenn wir mit der Bahn nach Hause fahren und nicht denselben Weg wie immer gehen, der total einprogrammiert ist in unserem Unterbewusstsein, kaum Energie braucht und entsprechend passiv abläuft. Wenn wir dann zwei Haltestellen früher aussteigen, strengen wir unser Gehirn an, man muss aktiv nachdenken, wie komme ich jetzt nach Hause? Ja, also sollte man zumindest, wenn man dann zumindest zu Hause ankommen möchte. Da gibt es auch noch so andere Hacks, wie so kleine Hacks, in Anführungszeichen, wie man mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, weil das auch schon, ist auch gar nicht so einfach. Ich kann es nur empfehlen, ich habe es auch schon mal ausprobiert oder des Öfteren. Da muss man sich echt anstrengen. Und ja, so kleine Sachen, die einfach mal den Alltag einbauen und gucken, wie man sich anders verhält. Also das sind natürlich nur kleine Sachen, die punktuell in unserem Leben auftreten, aber das sorgt schon dafür, dass man sich aktiver mit dem auseinandersetzt, was man in seiner Umwelt macht, beziehungsweise wie man handelt. Also ich habe es ein bisschen ausprobiert und kann es entsprechend nur empfehlen. Probiert es einfach mal aus und könnt ja gucken, ob es für euch interessant ist oder ob ihr mit euren Entscheidungen, so wie sie sind, zufrieden seid. So, dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ja, danke fürs Zuhören, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ja, probier doch einfach mal aus, ob das deinen Alltag verändert. Und ja, gib mir Bescheid, schreib mir irgendwie eine E-Mail oder was auch immer, eine Bewertung und dann weiß ich Bescheid. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder und bis dann. Ciao.